220 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, willkommen zur letzten Sendung vor unserer Sommerpause. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer am Freitag, so auch heute an dem letzten Freitag. Also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist, ich glaube, es ist ein Er, ich weiß nicht, Alex 25. Hallo. Ah, eine Frau, eine die Alex. Ja. Alex, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Über kein sehr schönes Thema. Ich habe vor einem Jahr eine Fehlgeburt gehabt. Mhm. In welchem Monat warst du da? Im dritten. Im dritten? Aber ich wusste es nicht. Erzähl mal ein bisschen genauer. Ich bin jetzt seit, ich glaube, 10 Jahren... mit einem Selbsttypen zusammen, etwas weniger. Ich habe unseren Jahrestag nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass wir seit 2 Jahren verlobt sind. Ich bin nicht so schlau oder so gut darin, mir Daten aber zu merken. Aber du warst dann sehr jung, als ihr zusammenkamt. Ja, ja, wir kennen uns auch schon seit Ewigkeiten. Also wir haben zusammen, sind wir in Nordrhein-Westfalen dann zusammengekommen, als wir damals hierher gezogen sind aus Bayern. Und da haben wir uns kennengelernt und angefangen, zusammen Musik zu machen. Was für eine Musik macht ihr? Er spielt Gitarre und ich singe. Ah, und ihr habt Auftritte und werdet gebucht oder wie? Momentan nicht wirklich, weil ich halt auch noch in einer Mädchenband bin. Die heißt T-Drum. Aha. Und da machen wir momentan ein Cover von Jennifer Rostock. Ah, verstehe. Ja. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug in einen ganz anderen Themenbereich. Ja. Erzähl du mal weiter, was passiert ist. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann halt den Entschluss gefasst, dass wir vielleicht zusammen Kinder haben möchten. Mhm. Und ich weiß eigentlich schon, seitdem ich halt eben meine Regel bekommen habe, dass es für mich nicht so einfach sein wird, Kinder zu bekommen, weil ich nur einen Eierstock hatte. Mhm. Weil der rechte wurde mir relativ früh entfernt, weil der komplett umwachsen mit Zysten war und die können so streuen und eben andere Organe dann auch anfallen und das Blutsystem. Und um dem eben vorzubeugen, wurde mir dann der Eierstock der Rechte mit 16 entnommen und dann hatte ich noch den linken. Und ab da haben mein Freund und ich dann eigentlich auch nicht mehr, was für uns dann eigentlich irrelevant war, so auf Verhütung oder so geachtet. Ach so, weil du gedacht hast, ich kann sowieso nicht schwanger werden. Weil ich halt eine Wahrscheinlichkeit von 5% hatte, überhaupt schwanger zu werden. Ja. Aber dann bist du trotzdem schwanger geworden. Richtig, aber das haben wir beide nicht wirklich gemerkt. Also ich hatte auch keine Übelkeit oder so. Mhm. Ich habe so ein Auf und Ab mit dem Gewicht schon immer gehabt. Deswegen ist mir das auch gar nicht so aufgefallen, dass der Bauch dann irgendwie... ich bin halt dann morgens aufgestanden und hatte dann schon seit ein paar Tagen richtige Bauchkrämpfe. Also es waren nicht Bauchschmerzen, sondern richtige Krämpfe. Es hat sich angefühlt, als würde da einer die Füße und immer wieder zukrallen. Mhm. Und dann ist meine Mom mit mir zusammen ins Krankenhaus gefahren. Und dann hat meine Mom natürlich auch meinen Freund angerufen. Der ist dann zu mir gefahren. Mhm. War dann abends da und als der dann da war, kam der Arzt rein und hat dann halt eben mir offenbart, dass ich schwanger bin. Dass du schwanger bist und zu dem Zeitpunkt warst du auch noch schwanger. Zu dem Zeitpunkt war ich noch schwanger und dann war für meinen Freund und mich die Freude halt riesengroß, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass wir irgendwie mal Kinder haben könnten. Ja. Und so, jetzt sagst du im Krankenhaus, man hat dir die freudige Botschaft übermittelt, du bist schwanger. Wie ging es dann weiter? Ja, am nächsten Tag bin ich dann aufgewacht und dann kam halt die Visite rein. Und so wie man es halt im Krankenhaus kennt, die gucken dann in die Krankenakte und versuchen halt herauszufinden, was los ist. Und die Ärzte haben halt am ersten Tag gesagt, dass die Bauchkrämpfe vielleicht irgendwie mit den Zysten eben zusammenhingen oder so. Mhm. Und sollte dann eigentlich an dem Tag einen Ultraschall gemacht kriegen, damit man das rausfinden kann. Mhm. Und dann wollte ich aufstehen und in dem Moment lief das Blut an meinen Beinen runter. Und das war die Fehlgeburt? Das war dann die Fehlgeburt. Also die haben mich dann sofort in den OP gebracht und im OP haben sie dann den Rest quasi schon aus dem Vaginalbereich dann rausgeholt. Also an sich waren die Bauchkrämpfe eigentlich die Einleitung für die Wehen. Ja. Das heißt, du warst eine Achterbahn der Gefühle ausgesetzt. Einmal die Freude, dass du schwanger bist, und dann kurz darauf das traurige Ereignis, dass du das Kind verloren hast. Ja. Ja, und dann haben sie mir halt gleich bei der OP auch den anderen Eierstock entfernt. Und ach, es kam zu einer richtigen OP. Ja, die haben mich direkt dann in den OP-Saal gebracht. Haben mir das im Nachhinein alles geschildert. Die haben wohl dann, während ich in Narkose war, einen Ultraschall gemacht, um herauszufinden, wie weit die Zysten jetzt schon gewachsen sind, weil ich tierische Panik vor Ärzten habe. Also ich bin selten zu Ärzten gegangen, schon immer, und Frauenärzte fand ich immer ganz, ganz schlimm. Und ich hatte es gerade so verstanden, dass die Zysten entfernt worden waren mit dem einen Eierstock, aber offensichtlich waren... Man hat den anderen nicht wirklich anscheinend überprüft, ich weiß es nicht, und dann streuen die ja auch, und dann reicht es schon, wenn so ein mikroskopisch kleines Teil an dem anderen ist, das wächst ja weiter. So, das heißt, man hat dir dann auch sofort den zweiten Eierstock entfernt, und das bedeutet jetzt im Klartext, jetzt kannst du nicht mehr schwanger werden. Richtig. Wie lebst du damit, wie empfindest du das? Ja, das ist ja jetzt alles etwas über ein Jahr her. Also ich habe im Krankenhaus selbst hatte ich dann einen Nervenzusammenbruch nach der OP. Mhm. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich hatte gefühlsmäßig das Bedürfnis, einfach das Fenster aufzumachen und rauszuspringen. Das musste man dir ja alles erstmal auch noch erklären, ne, nach der OP, was passiert ist. Richtig. Und das war einfach alles viel zu viel. Und ich kam einfach mit der Situation nicht klar. Dann haben die mir ein Beruhigungsmittel gespritzt, weil ich wohl hysterisch geworden bin und angefangen habe zu hyperventilieren. Ich fange jetzt schon an zu zittern, wenn ich nur daran denke. Mhm. Und dann war ich wohl nur noch eine Nacht im Krankenhaus. Und dann bin ich am nächsten Morgen in die psychosomatische Klinik eingewiesen worden, in die geschlossene Abteilung, wegen Suizidgefahr. Mhm. Wie lange warst du da in dieser Klinik, in der Abteilung? 10 Monate. 10 Monate? Das heißt, so lange bist du noch gar nicht draußen dann? Nein, ich bin April, Ende April bin ich wieder rausgekommen. Du bist aber du bist mit deinem Freund aber noch zusammen. Wir sind noch zusammen, ja. Durftest du denn deinen Freund, während du in dieser geschlossenen Abteilung warst, sehen? Nein. Nein. Das war eh relativ schwierig, weil ich zu dem Zeitpunkt in Niedersachsen gelebt habe und hier in Nordrhein-Westfalen. Durftet ihr denn telefonieren? 10 Minuten am Tag. Ach du je. Wie hat sich das denn jetzt auf eure Beziehung ausgewirkt? Also erstmal, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Wie hat sich diese Trennung ausgewirkt? Und dann auch noch die Tatsache, dass du jetzt auch den zweiten Eierstock verloren hast. Das gehört ja alles zusammen. Die Entfernung war nicht so das Problem, weil wir ja schon länger zusammen sind und meine Mom so einen Umziehdrang hat. Wir sind 13 Mal umgezogen, als ich noch klein war, und als ich dann über 18 war, nochmal 5 Mal. Und in der Zeit war ich ja schon mit ihm zusammen, also hatten wir eine relativ lange Zeit eine Fernbeziehung. Also ihr wart daran gewöhnt, sozusagen. Ja, ja. Wir haben halt eigentlich dann immer täglich eine Stunde telefoniert oder so. Aber in der Klinik gingen dann nur 10 Minuten, wie du gerade sagtest. Ja, richtig, ja. Weil das so eine Klinikvorschrift ist. Wie geht denn dein Freund jetzt mit allem um, eben auch mit der Tatsache, dass du nicht mehr schwanger werden kannst? Ich weiß es nicht genau. Er redet mit mir nicht drüber. Also er war noch nie ein Mensch, der viel über seine Gefühle geredet hat. Und hast du ihn gefragt? Ich habe ihn mehrmals gefragt, aber er schweift dann immer ab und will gar nicht näher auf das Thema eingehen. Und ich toleriere das halt dann einfach, weil ich hatte genug Zeit, mit Ärzten darüber zu reden und damit klarzukommen. Und mein Freund, der war immer zu Hause und musste jetzt auch zusehen, wie seine Mutter immer kränker wurde. Ja. Würdest du denn für dich sagen, dass du das jetzt für dich eingeordnet hast, vielleicht sogar akzeptiert hast? Ich habe in gewisser Art und Weise akzeptiert, aber jetzt vorgestern zum Beispiel habe ich meine Mutter wieder mitten in der Nacht wach geklingelt, weil ich einen Heulkrampf bekommen habe, und für mich scheint das alles immer noch so irreal zu sein. Also so, als ob das alles nie passiert wäre. Und wie ist denn die Stimmung so zwischen dir und deinem Freund, wenn ihr jetzt so ganz normal zusammen seid? An sich, also, dass es ein bisschen bedrückender ist, vor allem wenn es auf das Thema Sexualität kommt. Mhm. Habt ihr denn jetzt schon miteinander geschlafen? Wir haben auch wieder miteinander geschlafen, aber es ist irgendwie nicht mehr dasselbe. Also vorher haben wir uns halt wirklich fallen lassen und konnten einander blind vertrauen. Und ich weiß nicht, ob das dann auch an mir liegt. Ich kann mich einfach nicht mehr so fallen lassen. Ich glaube, Alex, erstmal ist ganz wichtig, dass ihr beiden über das Thema reden müsst. Wenn ihr dann nur schweigt und so vor euch hin lebt, glaube ich, ist das nicht gut für euch. Und wenn ihr das beide nicht so schafft, vielleicht euch zu erreichen im Gespräch, dann geht doch mal ein paar Mal zu einer Beratungsstelle, vielleicht sogar zu einer Sexualberatungsstelle, dass ein Fachmann euch ein bisschen unterstützt im Gespräch, dass der das mal ein bisschen moderiert. Da ist ja nun viel vorgefallen. Du hast die Fehlgeburt gehabt, du warst so lange in der geschlossenen Abteilung, man hat ja den Eierstock entfernt und ihr hattet Wünsche und Träume, da ist ja so viel zusammengekommen und da wäre sicher Hilfe von außen gar nicht falsch. Das habe ich ihm auch schon vorgeschlagen. Ich liebe ihn abgöttisch und ich glaube, ich will nie wieder ohne ihn sein, weil er einfach für mich immer so ein Ankerpunkt war in dem letzten Teil meines Lebens. Er war halt immer so ein Hafen für mich, an dem ich ankommen konnte. Du hast es ihm ja vorgeschlagen. Was hat er denn gesagt darauf? Er will nicht. Er will das für sich ausmachen, so wie er alles immer für sich alleine klären will. Weißt du was, Alex, wir geben dir mal jetzt dennoch ein paar Adressen an die Hand in deiner Umgebung, wo ihr hingehen könntet. Ja. Du kannst es ihm ja nochmal freundlich vorschlagen, man kann ihn auch nicht bedrängen, das geht natürlich nicht. Vielleicht, wenn es alles zu kompliziert wird, dann gehst du mal alleine dorthin, das kann auch schon mal etwas helfen für dich. Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn da so ein bisschen eine Profi-Hand euch helfen würde. Und wenn es zunächst ist, wenn diese Profi-Hand nur dir helfen würde. Das wäre auch schon mal ein Anfang. Zumindest, dass ich vielleicht mal wieder... Und für mich hing an dieser Fehlgeburt und an dem Klinikaufenthalt ja noch viel mehr. Also ich bin Erzieherin und ich war bis dato in Niedersachsen immer in einer Sprachförderungskita. Also ich hatte viel mit Immigrationskindern zu tun, die halt auch schon mit 2 oder 3 Jahren dann kamen. Und das war für mich immer so mein Traumberuf, mit Kindern zu arbeiten. Und nachdem ich die Fehlgeburt hatte, habe ich ja den ersten Monat nach der Klinik noch bei meiner Mutter gelebt und habe bei meinem alten Job weitergemacht. Aber ich kam damit absolut nicht klar, diese Kinder ständig vor mir zu sehen. Und deswegen habe ich dann den Job gekündigt und bin nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Lieber Alex, ich habe ein kleines Problem jetzt. Mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Ja. Ich schlage vor, dass diese Thematik, die auch sehr wichtig ist und sehr ernst zu nehmen, die du jetzt gerade angeschnitten hast, die vertiefst du mal jetzt mit meiner Psychologin, mit der Magdalena. Ja. Die wird dir ja sowieso gleich noch die Adressen geben, die ich dir gerade versprochen habe. Ja. Macht etwas und lasst euch helfen und versucht zu reden. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute, euch beiden, und dass ihr euch fangen werdet. Und du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Ich wollte dir nur ganz kurz noch was mit auf den Weg geben. Mhm. Ich habe das, was du machst, in der Klinik, wenn ich nicht schlafen konnte, immer so ein bisschen verfolgt. Also da durfte ich dann ab und zu Fernsehen gucken und fand das immer schon ganz toll, dass du den Leuten zuhörst und versuchst, denen zu helfen. Und ich wollte dir einfach nur mal im Namen von allen, denke ich, Danke sagen für die tolle Arbeit, die du machst. Dankeschön, das ist sehr, sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank, Alex. Dankeschön, du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, hier ist Heike. Heike ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Heike. Über was reden wir beide? Vielleicht kannst du dich daran erinnern, ich hatte 2009, hatten wir zusammen telefoniert. Ich war die Frau, die in der Spielhalle überfallen worden war. Ich erinnere mich an eine Frau, die hier mal angerufen hat, die in einer Spielhalle überfallen wurde. Das warst dann wohl du. Ja. Ist aber schon, ja, 2009 sagst du, 2009 ist schon ein paar Jährchen her, ja. Ja, da hatte ich ja eine Pistole am Kopf. Und, vielleicht erzählst du, genau, erzähl's noch mal ein bisschen, weil so im Detail weiß ich es wirklich nicht mehr. Ja, ich habe in der Spielhalle gearbeitet und bin dann kurz vor Feierabend, bin ich dann überfallen worden, kam da rein mit einer Pistole, hat mir die Pistole am Kopf gehalten und ich habe ihm dann auch Geld gegeben, das ging alles ganz schnell und dann war der wieder weg. Wie viel Geld waren das? Ach, das waren 800 Euro. So. War das eine echte Pistole? Also die Polizei sagte, sie gehen davon aus, dass es eine Gaspistole war. Ah ja, okay. Was schon sehr schlimm ist, wenn man überfallen wird und eine Pistole vor dem Gesicht hat. Ich hatte so eine Panik, ich konnte auch, meine Beine konnte ich gar nicht bewegen. Ich erinnere mich daran, dass du sehr fertig warst mit den Nerven. Ja, ich habe auch nachher noch mit deinem Psychologen gesprochen, der hatte mir dann auch Adressen gegeben für den Psychologen. Und ich bin dann auch wieder arbeiten gegangen und dann ist das Zweite passiert, meine Mutter hatte schweren Schlaganfall bekommen. So, dann habe ich aufgehört zu arbeiten und ich bin dann auch nicht an den Psychologen gegangen. Das war dann, die Albträume gingen dann weg. Das 2-3 Tage habe ich dann geträumt und dann war das weg. Ja, und dann habe ich dann meine Mutter gepflegt, weil die hatte jedes Jahr, die hatte 4 Schlaganfälle. Habe ich die 2 Jahre gepflegt. Und dann ist sie gestorben. Ja. Und dann bin ich auch sehr schlecht mit fertig geworden. Aber durch eine Freundin dann, ich wollte unbedingt wieder arbeiten. Und durch eine Freundin, die auch in der Spielhalle arbeitet, sagte sie, wir suchen unbedingt Personal, fangen bei uns an. Ach, wieder Spielhalle? Wieder Spielhalle. Ich habe den Job auch unheimlich gerne gemacht. Schon alleine, ich bin menschenbezogen, ich muss mich mit Menschen unterhalten können. Und die kennt man dann schon fast alle, die da hinkommen? Ja. Ja. So, und auf jeden Fall, ja, da habe ich dann mit dem Chef gesprochen und hat gesagt, sie können direkt anfangen, wenn sie wollen. Ja, habe ich dann angefangen. So, und jetzt habe ich 1,5 Jahre da gearbeitet. Und so 4 Wochen bin ich wieder überfallen worden. Nein. Ja, hat wieder Messer überfallen? Wieder? Erzähl mal, wie du dieses Mal überfallen wurdest. Wieder so ähnlich wie beim ersten Mal? Nee, dann hatte ich ein Messer am Rücken. Aber ich hoffe nicht in deinem Rücken, sondern am Rücken. Am Rücken, am Rücken. Ich habe Erdrutsch gespürt. Erzähl mal, wie das vorgefallen ist. Ja, ich fahre normalerweise immer selber zur Arbeit mit dem Motorroller. Aber dann durch schlechtes Wetter war, sagte mein Mann, ich fahre dich zur Arbeit und komme dich dann wiederholen. War auch Spätdienst und wir arbeiten ja dann bis 1 Uhr. Ja. So und ja, da war an dem Tag war auch nicht viel los. War der 14. Mai. Und in diesem Jahr? In diesem Jahr, ja. Vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen, genau. Gut 4 Wochen. Ja, war nicht viel los abends. Ich hatte dann um 11:30 hatte ich noch 2 Kunden. Die sind dann so um 11:45 gegangen. Ja, und dann mache ich dann immer meine Arbeit so um die Zeit. Toiletten putzen und Müll rausbringen. Und ja, und dann habe ich das alles gemacht und habe die Gläser gespült. Und in dem Moment rief mein Mann an. Ich komme dich jetzt holen. Dann warte ich so lange, bis du fertig bist. Ja, und dann habe ich den Müll genommen, bring den raus und drehe mich rum und der stand hinter mir mit dem Messer. Hat mich dann in die Halle reingeschoben. Was hat er gesagt? Ich habe den auch, also von der Sprache her war es ein junger Mann, kein Deutscher. Du kanntest den vom Ansehen nicht? Nee. Konntest das Gesicht auch sehen? Das ist auch, nee, der hatte eine Winterjacke an, die Kapuze hoch und hatte ein Schal oder Tuch ganz vom Gesicht. Ja. Also konnte nichts erkennen. So, wir haben auch die Videoaufnahmen durchgeguckt. Dann hat er dich reingedrängt quasi wieder. Ja. Und dann hat er gesagt, Geld her oder was? Ja, er sagt nur Geld her, Geld her, Geld her. Ich habe dann direkt die Kasse aufgemacht und habe dann das Geld gegeben. Wie viel waren es diesmal? Lachhaft, 350 Euro. Ach du Gott. Währenddessen hast du das Messer gespürt am Rücken. Ja. Und das Problem ist jetzt, ich kriege das nicht so verarbeitet. Ich spüre das jetzt manchmal immer noch im Rücken. Und wir haben das jetzt gemeldet bei der Berufsgenossenschaft, weil das ja ein Arbeitsunfall ist. Nur das Schöne, ich werde damit nicht fertig. Ich hatte eine schwere Augenkrankheit. Also ich hatte die Augen ganz entzündet. Damit war ich 5 Wochen krank. Und wie ich dann wieder arbeiten gekommen bin, hat mein Chef mich gekündigt. So. Und alle haben mir noch gesagt, die letzten zwei Wochen. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber das ist doch im Mai erst passiert, da warst du nur noch da. Ja, ich war ja im März. Im März war ich krank mit den Augen. Der hat dir gekündigt und dann hat er dich wieder angestellt später, oder wie? Nee, der hat mich gekündigt. Ja. Ne? Und der hat nur zu mir gesagt, ich kann das nicht mehr alles bezahlen, die Leute, die krank werden und. Aber er räumt mir ein, dass ich 4 Wochen oder 5 Wochen könnte ich mir einen neuen Job suchen. Ach so, okay, dann kommt das so von der Zeit ungefähr so hin. So. Lass mich doch noch eine Frage fragen, Heike. Als du dem das Geld dann gegeben hast, ist er dann sofort abgehauen? Ja. Und was hast du dann gemacht? Ich konnte mich da nicht bewegen. Das Schöne ist, das geht mir jetzt noch durch den Kopf. Wie der raus war, eine Minute später kam mein Mann die Türe rein. Dann denke ich immer, wäre der jetzt eine Minute früher gekommen, wäre dem voll ins Messer gelaufen. Mhm. Insofern ist es gut, dass dein Mann später kam. Ja. Ja. Habt ihr sofort die Polizei angerufen? Ja. Ja. Ich habe auch direkt meinen Chef angerufen, der wohnt nicht weit davon weg. Der war innerhalb von 2 Minuten war der da. Mensch, Heike, das ist ja eigentlich ein Wink des Schicksals. Du sollst nicht in Spielhallen arbeiten. Ja, das ist das Problem jetzt. Und du solltest diesmal dir wirklich professionelle Hilfe suchen. Ja, das Schöne ist, dadurch, dass ich mich gekündigt hatte, habe ich mir einen Job in der Spielhalle gesucht, wo ich auch schon Probe gearbeitet habe. Und eine Woche später werde ich überfahren. So, ich kann im Moment gar nicht. Ich habe die Frau jetzt angerufen. Jetzt verstehe ich das. Das ist jetzt eine andere Arbeitsstelle, wo du überfallen wurdest. Ja. Ach so, ich dachte, das wäre noch innerhalb der Kündigungsfrist gewesen oder so. Aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es ist passiert. Und es ist schlimm genug, dass es passiert ist. Ja. Es geht dir jetzt so nach. Du hast damals schon so einen Schock gehabt. Und so wie ich das gerade verstanden habe, bist du vielleicht auch nicht zum Psychologen gegangen, weil du deine Mutter pflegen musstest, weil da... Ich habe das alles verdrängt. Ja, genau. Das kommt jetzt alles wieder. Das kommt also. Deswegen rate ich dir dringlichst, dass du dir jetzt richtig Profihilfe suchst. Habe ich ja. Ich habe von der Berufsgenossenschaft habe ich einen Psychologen bekommen, weil ich habe auch Panikattacken. Also ich kann nicht gut alleine rausgehen. Und ich wollte mir normalerweise einen Psychologen von Aachen, sollte ich immer mit der Bahn hinfahren und ich habe gesagt, das schaffe ich nicht. Wo wohnst du denn? Ich wohne in Düren. In Düren, okay. Mhm. So, und der Psychologe, der ist von Düren, der kommt jeden Tag, ist er bei mir. Kommt der zu dir nach Hause? Zu mir nach Hause, das ja. Das ist ja toll. Hast du ein gutes Gefühl zu dem, dass der dir gut zuhören kann? Ja, der sagt immer, er sagte mir auch, ich soll mir keinen Job in der Spielhalle mehr suchen. Das sage ich dir allerdings auch mit dickem Ausrufungszeichen. Und es ist schon verrückt, dass es zweimal passiert ist, aber jetzt ist es aber auch gut. Jetzt sucht ihr irgendeinen anderen Job. Das Problem ist aber, ich habe keine Ausbildung gemacht und es ist schwierig, irgendwo ohne Ausbildung was zu kriegen. Ne? Aber Heike, ich glaube, das wichtigste Problem ist jetzt erstmal, bevor du eine neue Arbeit suchst, dass du einigermaßen seelisch wieder stabil wirst. Und du bist ja jetzt richtig angeknackst, das kann man sagen. Ja, und da habe ich auch Angst vor, dass das so lange dauert. Glaube ich nicht. Du hast jetzt schon mal richtig gehandelt. Du hast jetzt einen Fachmann an deiner Seite. Und ich vermute mal, wenn das ein guter Typ ist und wenn der wirklich auch Ahnung von der Materie hat, dass ihr das schon ganz gut zusammen bearbeiten werdet und dass du das gut hinkriegst. Und dann kann man über die Perspektive nachdenken, was du dann arbeitest und wohin du gehen sollst. Wichtig. Aber ich denke immer an meinen Arbeitskollege von mir, wir haben jetzt nicht in der gleichen Halle gearbeitet, sondern der hat in einer anderen Halle gearbeitet, der ist im Dezember, ein Mann, der ist Dezember überfallen worden und der hat das bis heute nicht verkraftet, der ist heute irgendwo in der Klinik. Mhm. Und da habe ich Angst vor. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube es einfach. Ich habe so ein Gefühl, dass du das schaffen wirst. Vor allen Dingen, weil du schon in guter Betreuung bist. Dennoch möchte ich jetzt auch, dass du mit der Magdalena nochmal sprichst. Noch ein Psychologe kann ja nicht schaden in der heiklen Situation. Einverstanden? Ja, einverstanden. Sehr gerne, Heike. Dann hoffe ich, wir können sehr gerne in einigen Jahren nochmal telefonieren. Aber bitte nicht nochmal, dass ich hören muss, du bist in einer Spielhalle überfallen worden. Ja, ich will es hoffen. Das will ich aber auch hoffen. Ich drücke dir die Daumen, dass du wieder auf die Beine kommst und dass es dir wieder besser gehen wird bald. Dankeschön. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Und ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Dankeschön, Heike, sehr nett. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, ich möchte euch gerne nochmal darauf hinweisen, gestern habe ich es ja schon gesagt und Ich habe es ja vor einigen Wochen auch schon mal hier erzählt, dass es ein Filmprojekt zu dieser Sendung hier geben wird. Und wir suchen noch ein paar besondere Fans dieser Sendung, die bereit wären, vor der Kamera ein bisschen zu erzählen, warum sie Fans sind. Und zwar suchen wir Leute aus dem Rotlichtmilieu. Und zwar Prostituierte, Bordellbesitzer, Escortdamen und so weiter. Also wenn ihr euch da angesprochen fühlt und uns hier oft in der Nacht verfolgt, im Radio oder im Fernsehen, und ihr Lust habt, der Regisseurin, die den Film macht, ein bisschen Rede und Antwort zu stehen, dann meldet euch doch bitte unter domian@wdr.de, Stichwort Domian Filmprojekt. Wir sind sehr gespannt und wir freuen uns. Also wir suchen Leute aus dem Rotlichtmilieu, die Fans dieser Sendung hier sind. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und Thomas. Und Thomas ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Thomas. Um was geht's? Ja, um mir geht's Thema Dreier. Dreier? Ja, genau. Und zwar ich, meine Freundin und noch ein Mann. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ja, finde ich auch. Und es geht eigentlich darum, sie meinte, ruf doch mal bei den Domian an und ja. Ich sollte dich eigentlich mal fragen, was du von der ganzen Sache hältst, ob sie jetzt irgendwie krankhaft wäre, irgendwie so, oder ob das eigentlich normal ist. Ich finde es normal, weil ich habe es schon vor vielen Jahren schon mal gemacht und Das war sehr schön, die Frau wollte auch erst nicht und dann war derjenige wieder weg, dann mir, kannst du den mal nicht anrufen, der soll heute Abend mal wiederkommen und so, ja, und sie hat das sehr gut aufgelegt und ich finde, sie sollte das auch erfahren, wie die Erfahrung, sie soll nicht nur ihre Fantasie im Kopf haben, sondern sie soll ihre Fantasie ausleben. Du bist ja sehr fürsorglich. Mal ein paar Grund. Ja, ich finde es einfach geil, wenn sie sich da, ich finde es geil, wenn jemand anders sie nimmt und sie willig ist und okay. Fremde Hände. Lass mich mal ein paar Grundsatzfragen noch fragen. Wie lange seid ihr zusammen? 6 Monate. Ach, 6 Monate erst? Ja, gut, muss man weiter, wir kennen uns schon über 20 Jahre, ne? Ja, wie? Aber ein Paar seid ihr 6 Monate erst? Ja, genau. Das ist noch nicht so, weil das wundert mich, dass da schon dann der Wunsch aufkommt. Und der Wunsch kam jetzt von dir, so habe ich das verstanden. Nein, der Wunsch kam von ihr nachdem wir Sex hatten und sie hat Vertrauen zu mir und sie weiß, dass ich Thema Nummer 1 sehr offen bin, also ich bin eigentlich für alles zu haben und sie hat dann zu mir gesagt, sie würde gerne mal mit 2 Männern schlafen. Und ich war natürlich direkt hellauf begeistert. Und das ist für dich okay, dass da ein anderer Mann ist und nicht eine andere Frau? Das ist für mich okay, ja. Das für dich. Bist du ein bisschen bi? Nee, kann ich nicht. Eigentlich nicht. Aber das ist dann okay für dich. Ist sie bei dir gerade, deine Freundin? Bitte? Ist sie bei dir im Zimmer, deine Freundin? Ich habe bei mir, ja. Kann ich sie mal kurz sprechen? Ja, sie will nicht. Sie will nicht, auch nicht, schade. Ja, sie traut sich nicht. Na gut, dann halt nicht. Ja, also von ihr kam dann schon mal der Hinweis und da hat sie bei dir offene Türen eingerannt. Ja, genau. Das ist auch okay, sie soll es machen und ich weiß nicht. Und jetzt würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ich finde das absolut in Ordnung. Wenn ihr beide das wollt, finde ich das komplett in Ordnung. Ich wundere mich nur so ein bisschen, dass dieser Wunsch schon nach 6 Monaten kommt. Meistens, so kenne ich das, kommt dieser Wunsch bei Pärchen erst, wenn die schon eine Weile zusammen sind und dann Lust auf neue Impulse in ihrer Sexualität haben. Aber egal, bei euch ist es halt nur jetzt und dann ist es halt auch in Ordnung. Ja, ich muss wohl auch dabei sagen, jetzt, sie hat das schon seit längerem im Kopf und mit dem Mann, den sie vorher gelebt hat, der war eben nicht so gut, viel Schläge und wie das halt so ist. Ja. Habt ihr denn jetzt schon einen im Visier, den ihr anfragen könntet dafür? Nee, noch nicht, aber wie findet man denn so einen dritten Mann? Aus dem Bekanntenkreis, würde ich sagen. Achso, das ist aber ein bisschen heikel, oder? Wenn man einen guten Kumpel, den man vielleicht schon viele Jahrzehnte kennt, hast du nicht mal Bock mit uns? Oder wie machst du das? Nö, genau, so soll es sein. Schlicht und einfach, genau. Internet brauchen wir nicht. Es muss jemand sein, den man kennt, den man vertraut. Ja, ja. Und muss man irgendwo verstehen. Dann kannst du ja nicht mit einem Bildfremden, würde ich auch nicht bohren an ihrer Stelle. Kann ich verstehen, ja. Ist das für dich sexuell erregend, wenn du siehst, wie ein anderer Mann deine Frau sexuell begehrt und auch sexuelle Aktionen mit ihr macht? Ja, klar, das macht mich geil. Ganz ehrlich, allein schon die Fantasie, wenn man abends im Bett liegt und man macht es miteinander und die sagt, boah, wenn der mich jetzt davon liest und ich will jetzt nicht genau sagen, was man so sagt, also wer versaut halt und Ach ja, sie ist dann auch schon sehr feucht, ne? Und dann ist natürlich, das macht mich natürlich geil, ja. Naja, ich frage es deshalb, weil es natürlich auch Männer gibt, die dann eifersüchtig werden und das gerne nicht gern sehen. Aber bei dir ist es ganz anders. Ja, bei mir ist es anders. Aber du würdest dann auch gerne mitmachen. Also es nicht nur, dass du zuguckst dabei. Nein, wenn, dann möchte ich nicht machen. Volle Kanne, das ganze Programm, alles. Genau. Du verstehst mich, ja, finde ich gut. Finde ich gut, ja. Deine Freundin ist wie alt? Auch so ungefähr in deinem Alter? Ich bin 38. 38? Ich bin 49, ja. Ja, du bist 49. Ja, Thomas, was gibt's zu fragen? Ich find's super, wenn ihr das wollt. Es wäre albern, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das finde ich aber jetzt ein bisschen schäbig, sowas zu machen. Und das finde ich nicht gut. Natürlich finde ich's gut, wenn ihr es wollt. Das ist ja nicht nur mit zwei Männern. Die ist ja mittlerweile schon so weit, dann müssen dann schon mal drei oder vier oder fünf, die hätte auch ganz gerne mal ein Gangbang oder Schwärmerspieler und so. Ich wollte gerade sagen, da sind wir nicht mehr weit weg vom Gangbang. Ja, die ist ja schon ziemlich wild, sag ich mal. Wobei, ich finde, alles ist immer schwierig, wo zieht man die Grenze? Ich bin grundsätzlich natürlich offen für solche Sachen, aber ab einem gewissen Punkt, finde ich, sollte man da auch mal sehr scharf über sich nachdenken, warum man sowas will. Also wenn. Ja, genau, das ist auch richtig. Und deswegen rufe ich auch an, ja. Wo man immer sagt, deswegen auch deine Meinung. Das fand ich sehr wichtig. Diese Variante finde ich völlig in Ordnung. Wenn da jetzt 30 Männer auf der Matte stehen, dann fände ich das schon ein bisschen sehr, sehr seltsam, muss ich sagen. Und weiß ja nicht, ob das für sie gut wäre. Ja, genau, das meinte ich ja. Deswegen, wo würdest du denn sagen, das ist okay und. Thomas, macht erstmal euren Dreier, vergnügt euch und nach der Sommerpause reden wir nochmal, wenn ein neues Bedürfnis besteht, okay? Ja, cool, ja, hört sich gut an. Ja. So machen wir's. Ja. Dann wünsche ich viel Vergnügen, habt einen schönen Sommer und vielleicht hören wir uns ja nochmal. Ja, ich denke mal schon, ja. Ich werde dann berichten, wie es gewesen ist. Das wäre bestimmt so eine geile Sache sein. Genau. Thomas, danke schön. Einen schönen Gruß an deine Freundin. Ja, will ich machen. Tschüss. Schönen Abend noch, ja? Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Zwischendurch mal der Hinweis. Das ist ja unsere letzte Sendung jetzt vor der Sommerpause und wir sind wieder da in der Nacht vom 1. auf 2. September. So, hier ist Markus, 1.31 Uhr. Guten Morgen, Markus. Hallo, Domian, grüß dich. Hallo, Markus. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein, ich habe mir schon gedacht, dass die Frage kommt, die stellte die Redaktion auch gerade schon. Nein, das ist eine neue Telefonanlage und die scheint noch nicht richtig eingestellt zu sein. Ich gebe mir Mühe, laut und deutlich zu sprechen. Genau, das klingt so ein bisschen hallig, aber ich kann nicht verstehen. Es ist schon in Ordnung. Um was geht's? Naja, grob geht's, glaube ich, um das Thema vom Mittwoch. Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Ja, schuld oder verantwortlich, wie auch immer. Und ich fühlte mich sehr lange verantwortlich für den Tod eines Freundes. Mhm. Das liegt schon viele, viele Jahre zurück. Dieser Freund hat also über einen Zeitraum von 2 Jahren immer wieder gesagt, er würde nicht mehr leben wollen. Und hat dann irgendwann an einem Abend mir gesagt, ich bringe mich heute um. Und ich habe zu dem Zeitpunkt selber Probleme gehabt, beruflich, in der Beziehung lief es nicht so richtig. Mhm. Ich habe ihm gesagt, weil ich auch das nun schon kannte, so, ich habe da keinen Kopf für dich heute. Und er hat sich dann an dem Abend tatsächlich das Leben genommen. Und das war. Ah ja, du hattest gesagt, ich habe keinen Kopf heute dafür. So in etwa. Ich glaube, wie ich die Formulierung so benutzt habe, weiß ich nicht, aber ich habe schon gesagt, wissen lassen, mir geht es selber nicht gut. Und weil es eben auch über eine richtig lange Zeit lang regelmäßig kam, also mehrmals im Monat, habe ich dann das auch nicht mehr ernst genommen irgendwann. Hatte er dir das am Telefon gesagt oder wart ihr zusammen gewesen? Nein, wir waren nicht zusammen, das ging dann übers Telefon. Mhm. Wie hat der Mann sich dann das Leben genommen? Er hat ganz viel Chemikalien geschluckt. Chemikalien, das heißt? Er war vom Fach. Bitte? Er wusste, was er tat. Er wollte auf Nummer sicher gehen. Chemikalien heißt wirklich Chemikalien oder Medikamente? Er hat sich was zusammengemischt, ja. Medikamente? Genau, richtig, Medikamente. Er war vom Fach, also er war Arzt oder wie? Er hatte gerade seine Doktorarbeit fertig gemacht, das ist auch alles so nicht nachvollziehen, das Studium fertig, seine Dissertation fertig und blickte eigentlich einer guten Zukunft entgegen. Also darum auch sage ich gerade, er wusste, was er tat. Wie war denn, wie eng oder wie war das Verhältnis zwischen dir und diesem Mann? Wir haben mehrmals die Woche Kontakt gehabt und gesprochen. Also Also kann man schon von einer Freundschaft sprechen. Ja, auf jeden Fall. Wart ihr Kollegen oder wart ihr beruflich auch miteinander irgendwie Nein, beruflich war ich überhaupt nicht von seinem Fach und darauf fußte das gar nicht. Es war einfach nur eine Freundschaft irgendwie entstanden über andere Freunde, wie das eben so ist im Leben. Ihr hattet an dem Abend miteinander gesprochen und das endete dann so, wie du es gerade beschrieben hast. Wann hast du von dem Tod des Freundes erfahren danach? Am nächsten Tag, Vormittag. Schon am nächsten Tag. Dann, wer hat dich benachrichtigt? Ein anderer Freund, der ihn gefunden hat. Was waren da deine spontanen Gefühle? Das war, das kann man gar nicht beschreiben. Also, ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie kurz davor war, zusammenzubrechen und das glaube ich, das wäre mir auch meine Schuld. Ja, ja. Ja, das ist. Und das hat auch lange Jahre gedauert, bis ich da einigermaßen drüber wegkam. Und das, also das mündete übrigens darin, dass ich selber gedacht habe, dass das eine gute Lösung ist. Dass das eine gute Lösung für ihn ist? Nein. Ach so, für dich, dass das eine gute Lösung grundsätzlich ist, auch für dich. Ich habe dann in dieser Verzweiflung, die dadurch entstanden ist, dasselbe versucht. So stark war mein Gefühl, dass ich das hätte verhindern können und schuld war. Ja, wie hast du es versucht? Auf die gleiche Weise habe ich das versucht. Das heißt, und du wusstest auch, was man da mischen muss. Ja, offensichtlich, ich hab eine Woche im Koma gelegen, ich wurde wiederbelebt, also es war wirklich haarscharf, ja, auf jeden Fall. Wie lange lag das, wie viel Zeit lag dazwischen, zwischen dem Tod deines Freundes und deinem Selbsttötungsversuch? 3-4 Monate wären es gewesen. Ich kann es nicht mehr so ganz genau nachvollziehen, weil ich in dieser Zeit einfach wie ausgeschaltet sein konnte. Ja. Also das war... Und jetzt, wie lange liegt alles jetzt schon zurück? Mindestens, ich kann es gar nicht mehr sagen, weil dann folgten echt so 3 Jahre anschließend, 4 Jahre. Ich kann es gar nicht mehr so fassen, weil ich da echt sehr abgerutscht bin. Ich habe angefangen zu trinken, ich bin richtig weit abgerutscht. Also es sind aber 10 Jahre, 11, vielleicht 12 Jahre in dem Dreh. Hast du denn jetzt nach dieser Zeit für dich einen Weg gefunden, das zu einzuordnen, zu verarbeiten? Ich habe mittlerweile, weiß ich, dadurch, dass ich selber eben da reingerutscht bin, dadurch, dass es eine ganz tiefe Verzweiflung gewesen sein muss und dass das so ernst gemeint gewesen ist, dass man ihn wahrscheinlich gar nicht davon hätte abhalten können. Das war so lange angekündigt und es muss eine tiefe Depression gewesen sein. Bei mir war das ja was anderes. Vielleicht hätte man diesen einen Arm, den davon abhalten können, aber du hast natürlich völlig recht, grundsätzlich nicht, dann hätte er es an einem anderen Tag gemacht. Was du gerade erzählt hast, fand ich auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Er hat es ja nicht zum ersten Mal an dem Abend zu dir gesagt. Dann wäre dein Verhalten wirklich sehr schlimm gewesen. Aber du hast gesagt, dass er ganz oft davon angefangen hat und das gesagt hat. Über mindestens zwei Jahre, sieh mal. Da würde, glaube ich, jeder Mensch irgendwann denken, na komm, jetzt nicht heute wieder. Mir geht's auch nicht so gut. Wir reden mal ein andermal. Na, mir ging es nicht nur nicht so gut, mir ging es richtig schlecht. Oder dir ging es sogar richtig schlecht, ja. Ging in die Brüche der Zeit. Ich hatte gerade vorher meinen Job verloren. Ich hatte echt existenzielle, richtige Probleme, die ich regeln musste und die ich auch sicher hätte regeln können, wenn nicht das dazwischen gekommen wäre. Aber schau mal, obwohl das eigentlich so klar ist, dass du keine direkte Schuld trägst, hat es dich so erschüttert, dass du fast selbst ums Leben gekommen wärst danach. Richtig. Genau. Daraus, ja. Hast du dich denn jetzt heute so in deinem Leben wieder gefangen? Führst du ein normales Leben? Und wie? Und wie? Mehr als das. Was heißt das? Mehr als das. Mir geht so gut und besser, als ich jemals überhaupt geglaubt hätte, dass es mir gehen würde. Ich lebe seit vielen Jahren in einer Beziehung. Mhm. Wir haben beide gute Jobs. Mhm. Uns geht es finanziell richtig gut. Super. Also alles bestens, also gute Freunde und so. Ich bin dadurch auch, habe ich mich eben immer mit Trauer beschäftigt, weil ich ja lange Jahre selber traurig war und bin auch in dieser Branche gelandet. Ich glaube auch dadurch. Habe mich selbstständig gemacht in dem Bereich und glaube. Das habe ich nicht verstanden. Du bist in der Forschung gelandet? Nein, in der Bestattungsbranche. Ach, in der Bestattungsbranche, ach so. Ja, ja. Ah, ja. Weil ich eben, ich habe täglich mich damit beschäftigt, Trauer um mich gehabt und mich traurig gefühlt und getrauert. Und ach, das ist ja verrückt. Du bist jetzt losgelassen. Das heißt, du bist jetzt heute Bestatter? Richtig. Das ist ja, und was warst du damals vom Beruf, als das passiert ist? Damals war ich Kaufmann. Kaufmann? Ja. Kann man sagen, auch dass diese Berufswahl jetzt auch ein Teil des seelischen Verarbeitungsprogramms ist? So, also ich habe das verarbeitet. Ist es so schon so, wenn ich jetzt auch drüber spreche, merke ich schon, dass mich das auch wieder anfasst und mich das auch traurig macht, natürlich, was passiert ist. Aber ich mache mir nicht mehr diese Vorwürfe. Ich wollte nur sagen, dadurch habe ich eben, ich habe zwei Dinge gelernt. Und das Wichtigste ist eben, dass das wirklich keine Lösung ist und dass es immer irgendwie weitergeht. Und das Leben so viele Perspektiven bietet, dass man solche Dinge einfach vielleicht nicht machen sollte. Ich habe Verständnis dafür, wenn jemand schwer krank ist und leidet und es auch keine Hoffnung auf Heilung gibt, dass man sagt, ich werde selbstbestimmt aus dem Leben gehen, aber aus irgendwelchen anderen Gründen, und das merke ich ja auch in meinem Job, was das für Folgen hat, sich das Leben zu nehmen. Ja, solange man Hoffnung hat und solange es eine Möglichkeit gibt, wieder Licht zu sehen, sollte man alles in Bewegung setzen, dass man das schafft. Dafür ist das Leben zu wertvoll. Das darf man nicht einfach wegschmeißen. Und ich sage eben auch vor Augen, bitte? Ich sage, das darf man nicht einfach wegschmeißen, nur wenn die Not zu groß ist. Dann ist es. Und vielleicht auch vor Augen führen, was das für die Menschen in der Umgebung für Folgen hat und bedeutet, wenn man nicht mehr da ist, aus diesem Grund nicht mehr da ist. Ne? Nun gibt es natürlich so schwerwiegende Verzweiflungsverläufe, dass die Menschen das gar nicht mehr, glaube ich, denken in der letzten Phase ihres Leidens, welches Leid sie anderen ausrichten an anderen Menschen, wenn sie sich das Leben nehmen. Lieber Thomas. Gut, auch das kann ich ja nachvollziehen. Als ich dann soweit war, schon dran gedacht, Mensch, die werden traurig sein, der wird traurig sein. Was war mir, wenn ich das so sagen darf? Nee, ich sag's jetzt nicht. Fäkaljargon wollen wir mal vermeiden. Aber du weißt, es war mir egal. Ich verstehe. Also ich habe gedacht, ist egal, du merkst es nicht mehr. Aber es hat sich als ich wach wurde, im Krankenhaus. Ja. Und meine Familie saß um mich herum mit so roten Augen. Und ich habe gedacht, Scheiße. Das war richtig übel. Markus, ich danke, dass du angerufen hast und uns die bewegende Geschichte erzählt hast. Und ich freue mich, dass es dir gut geht und dass du einen guten Weg gefunden hast. Möge es so bleiben. Alles Gute wünsche ich dir. Also richtig, nee, das wird sich auch nicht wieder ändern. Also das ist alles richtig, richtig, richtig toll. Sehr dir gut. Wünsche ich einen schönen Sommerurlaub. Dankeschön, sei nett von dir. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und hier ist die Larissa. Larissa ist 24. Guten Morgen, Larissa. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir, Larissa? Entschuldigung, bin ein bisschen aufgeregt. Bei mir geht's um eine Dysmorphophobie. Weiß ich nicht, ob du das kennst. Vielleicht erklärst du es mal für uns alle. Genau, das ist eine Krankheit, also eine psychische Krankheit, bei der man glaubt, dass bestimmte Körperteile abstoßend aussehen, obwohl sie eigentlich für andere Leute normal aussehen oder zumindest nicht so abstoßend, wie man es selbst empfindet. Ja, welches Körperteil ist das bei dir? Bei mir ist das meine Gesichtshaut, also auch andere Hautpartien, aber vor allem die Gesichtshaut. Magst du mir mal die Gesichtshaut beschreiben? Wie die bei mir aussieht. Ja. Die sieht eigentlich ganz normal aus. Also wenn du jetzt ein Foto von mir sehen würdest, da würdest du wahrscheinlich sogar sagen, die hat relativ schöne Haut. Und wenn ich vor dir sitzen würde, jetzt, oder du hier bei mir im Studio säßest? Da würdest du es wahrscheinlich auch sagen. Also du müsstest schon mit einer Lupe ganz nah an mich rangehen, um da irgendwelche Sachen zu sehen, die auch, die du so auch wahrscheinlich nicht schlimm finden würdest. Was findest du denn dann schlimm an deiner Gesichtshaut? Also ich habe dir das jetzt natürlich aus der Sicht von anderen Leuten, also objektiv erklärt. Mhm. Ich selber nehme einen ganz kleinen Spiegel, gehe ganz nah an mein Gesicht und sehe halt überall, also für mich sind überall Unebenheiten und überall Dinge, die mir nicht gefallen. Kleine Narben, Pickel, Hautunreinheiten, Falten, die man mit 24 eigentlich noch gar nicht hat. Aber dann musst du ja quasi schon mit einer Lupe gucken. Ja, genau, das mache ich dann auch. Aber also, so ist ja die menschliche Haut, sieht ja nicht schön aus, wenn man mit der Lupe guckt. Ja, das stimmt. Das ist ja, wenn du auf die Hand guckst oder ans Bein oder an den Fuß oder so, sieht's auch nicht schön aus. Ja. Also mit der Lupe meine ich jetzt. Genau. Ja gut, bei mir ist halt die Sache, das kann mir jeder Mensch 100-mal erklären, dass es bei keinem schön aussieht und dass es auch niemand so nah sieht. Es steht ja, wenn normal jemand mit dir redet, dann steht da ja Meter vielleicht vor dir oder noch weiter weg. Mhm. Und der sieht diese Sachen dann sowieso nicht. Aber deshalb erzählen mir auch viele Leute immer, dass ich mich anstelle. Aber das ist halt für mich real eine sehr große Belastung. Ja. Schminkst du denn dein Gesicht? Ja, relativ wenig. Also eine Weile lang habe ich es mal mit Make-up zugeklatscht, so in der Pubertät. Und dann habe ich aber dadurch gemerkt, dass es noch schlimmer wurde mit der Haut. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, Pflaster drauf zu kleben. Dann war ich halt in der Schule immer das Pflastermädchen, weil ich 3 riesige Pflaster, Stirn, Nase, Kinn damit in der Schule rumgelaufen bin. Und irgendwann, das ist ja verrückt, um einfach die Haut zu überdecken. Genau, um die zu überdecken, ja. Machst du sonst noch irgendwelche Dinge, die man eigentlich nicht so macht, um ja die Emotionalität irgendwie rauszulassen oder damit umzugehen? Ja, also eine Weile lang habe ich das halt auch so gemacht, dass ich die Stellen, die an der Haut, wo ich dachte, die sehen schlimm aus, dass ich da halt mit einer Rasierklinge drüber gekratzt habe. Und da wurde es noch schlimmer. Ja, weil ich dachte, so ein Kratzer ist immer noch besser im Gesicht zu haben als ein Pickel. Und, Du hast dich bewusst selbst verletzt im Gesicht? Genau. Damit man denkt, na okay, das ist eine Verletzung, das ist dann halt so. Ja, genau, weil ich das fand ich immer noch besser, weil der Pickel ist was Unreines, natürlich stimmt das an sich nicht, das weiß ich auch, dass es nichts Unreines ist, das hat jeder Mensch, aber für mich persönlich ist es halt was Unreines und deshalb habe ich dann gedacht, das ist besser, wenn ich Kratzer im Gesicht habe als einen Pickel eben, ja. Akzeptierst du denn deine Haare, die Wimpern, die Augenbrauen? Einigermaßen, also es ist schon größtenteils das Problem, was ich mit meiner Haut habe. Mhm. Ja. Jetzt habe ich gehört, wie du es erzählt hast, dass dich das schon quasi aus Jugend- und Kindertagen verfolgt. Ja. Mehr oder weniger. Ja, seit über 10 Jahren. Genau, da warst du ja noch ganz jung. Ja. Es hat sich aber immer nur lokalisiert auf die Gesichtshaut. Ja, also größtenteils, also ich habe halt auch noch weiterhin die Störung, dass ich die Haare an meinen Beinen und in der Bikini-Zone halt alle einzeln mit der Pinzette rausreiße und was auch nicht so schön ist. Ja, genau. Und also entzündete Stellen, was sich dann natürlich alles entzündet, ist ja logisch, ne? Dann halt auch aufpiekse mit der Nadel, also da richtig Operationen teilweise vornehme an meiner Haut und auch schon richtig krasse Entzündungen davon hatte, aber ich kann dann nicht aufhören, bevor alle Haare weg sind. Das muss halt alles bereinigt werden, das quasi. Das Ganze, was du jetzt beschreibst, klingt alles andere als nach einem glücklichen Leben. Ja, das stimmt schon. Was ist denn schön in deinem Leben? Oh, ich habe sehr viele schöne Dinge in meinem Leben. Ich habe einen tollen Hund, ich habe Ratten, ich habe einen wundervollen Freund. In der Reihenfolge. Hund, Ratte, Freund. Ja. Ja, hätte man auch andersrum sagen können. Sag Nein, ich habe schon schöne Dinge. Ich hab tolle Freunde, ich habe eine tolle Wohnung, ich studiere soziale Arbeit, was mir super gefällt. Mhm. Aber das stört mich halt immer wieder auch im Alltag. Das hebt es nicht auf, das macht es nicht gut. Nee, auf keinen Fall. Lass mich zu dem Freund fragen. Dein Freund findet wahrscheinlich deine Haut sehr schön und liebt sie über alles. Ja. Und selbst wenn er das zu dir sagt, hilft das nichts. Kein bisschen. Wenn er dich streichelt im Gesicht, wie empfindest du das? Das mag ich nicht. Also im Gesicht möchte ich überhaupt nicht angefasst werden. Darf er dich küssen im Gesicht? Also im Gesicht, auf den Mund halt, ne? Aber so im Gesicht mag ich es eigentlich nicht so gerne. Hast du den Eindruck, dass im Laufe der Jahre und jetzt vielleicht auch in der letzten Zeit das schlimmer geworden ist? Also es wird mal besser, mal schlimmer. Es ist jetzt zum Beispiel vor 2 Monaten wieder sehr schlimm gewesen. Davor war es mal ein Jahr lang eigentlich ganz gut. Mhm. Also es kommen immer wieder Phasen, wo ich aufatme und dann wird es aber wieder so schlimm, dass ich denke, ach wunderbar, jetzt bin ich ja wieder an der Stelle, wo ich vor 3 Jahren schon mal war. Nur hat, das wirst du wirst ja schon 1000 Mal darüber nachgedacht haben, es wird eine Ursächlichkeit geben für dieses Verhalten. Ja. Was glaubst du, wo kann man da suchen? In welchem Bereich liegt das? Also meine Therapeutin, die ich halt habe, glaubt, dass es daran liegt, dass ich meinen Vater, er hat mich nie sexuell missbraucht, aber er hat manchmal so Kommentare, die eigentlich ein bisschen über die Grenze hinausgehen. Zum Beispiel, wenn ich nicht dein Vater wäre, würde ich dich auch ficken oder sowas, ne? Entschuldigung. Echt? Das sagt dein Vater? Genau, ja. Sowas hat er halt schon mal gesagt. Und sie meint halt, dass das deshalb, dass ich mir deshalb selber verbiete, schön zu sein quasi, ne, um diesen Inzestschutz da zu bewahren. Nun ist das eine schöne oder vielleicht auch interessante Theorie. Nur alle Theorie hilft nichts, wenn daraus nicht etwas folgt, nämlich eine Besserung der Situation. Die folgt nicht. Nee. Bisher nicht, über 10 Jahre nicht. Nee. Das heißt, letztendlich muss man ja an die Wurzel kommen und durch Wissen und vielleicht auch Verhaltenstherapie das überwinden. Durch kluges Verhalten, das wäre das Ziel einer Behandlung. Ja, das stimmt. Aber bisher habe ich noch auch niemanden gefunden, der sich so damit, genau mit diesem Thema halt auskennt. Man findet auch im Internet nichts darüber. Ich habe schon so viel gesucht, dass das ist so ein Thema, wo irgendwie niemand so recht was mit anfangen kann. Und deshalb nehmen mich auch viele Leute gar nicht ernst, wenn ich damit anfange. Ne? Könnte mir aber schon vorstellen, dass es auch Kliniken gibt mittlerweile in Deutschland, psychosomatische Kliniken, die zumindest einen Spezialisten im Haus haben, der sich damit auskennt. Ja, also ich wäre sehr froh, wenn ich so jemanden finden würde, aber bisher habe ich halt auch nach langem Suchen noch nichts gefunden. Okay, wir können ja mal unser Publikum hier fragen, wer eine Idee hat, wo eine Klinik ist, die vielleicht sogar spezialisiert ist auf diese Art der psychischen Erkrankung, bitte mailen an domian@wdr.de. Wir gucken gleich auch gerne nochmal nach. Vielleicht hat meine Psychologin auch noch eine Idee, denn du musst ja was machen. Damit kann man ja nicht Jahrzehnte alt werden. Das ist ja belastend und schrecklich eigentlich. Ja, das stimmt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn was kommt. Ja. Du kannst ja aufgrund dieser 10 Jahre dir gar nicht vorstellen, wahrscheinlich, wie das ist, wenn das mal ganz weg wäre. Nee, also das Einzige, was ich mir halt vorstelle, ist, ach du Scheiße, in 10 Jahren hast du dann auch noch Falten, da kannst du dich dann noch mehr aufregen. Also, verstehe. Ja, klar, dann wird's noch schlimmer. Also, wir warten mal ab, vielleicht kommen interessante Tipps vom Publikum. Ja. Und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, Larissa, vielleicht hat die Magdalena auch noch eine schlaue Idee. Ja, okay, vielen Dank. Sehr gerne. Und einen schönen Sommerurlaub. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Schön. Tschüss. Danke. Tschüss. 1.52 Uhr und hier ist der Helmut. Helmut ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Helmut. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich bin schwarzfahren und ich muss jetzt zum ersten Mal ins Gefängnis. Aha, das heißt, du bist so oft schwarz gefahren, dass es jetzt den Behörden reicht. Genau, richtig, für 3 Monate. Eieiei. Zum ersten Mal in deinem Leben? Zum ersten Mal in meinem Leben. Erzähl mal, wie viel Mal du schwarz gefahren bist? In den 10 Jahren 50, 60 Mal. Von welchem Schwarzfahren reden wir? In der Bahn? In der S-Bahn? Nee, mit dem Auto. Ah, im Auto. Das heißt, bist du ohne Führerschein gefahren? Richtig. Ah, das nennt man ja gar nicht so Schwarzfahren. Jedenfalls kenne ich das nicht unter der Begrifflichkeit. Sag nochmal, wie oft? Ja, so 20, 30, 40 Mal. Und so oft? Und viermal haben sie mich erwischt. Viermal erwischt. Hast du überhaupt einen Führerschein mal gehabt in deinem Leben? Ich habe meinen gehabt, vor circa 10 Jahren habe ich ihn abgegeben. Warum? Wegen Drogen. Weil sie mich beim Kiffen angehalten haben. Und da hast du freiwillig gesagt, ich gebe das Ding ab? Ja, ich war auch noch Alkohol getrunken dabei. Also musstest du den abgeben damals? Den musste ich abgeben, richtig, ach so, genau. Ja. Hast du ihn auch nicht wiederbekommen, oder wie? Nee, gar nicht. Ich müsste neu beantragen, dann müsste ich es zum Idiotentest machen, aber da habe ich keine Lust zu. Nun ist dir ja klar, was passiert, wenn man ohne Führerschein fährt. Warum hast du es dann immer und immer und immer wieder gemacht? Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Einfach nur Spaß an der Sache, ne? Nicht erwischt zu werden. Ja, letzten 2 Jahre, da haben sie mich erwischt 4-mal. Hast du denn noch ein Auto? Nein, habe ich nicht mehr. Ich habe ihn abgegeben. Also verkauft habe ich den. Und mit wessen Auto bist du gefahren? Von einer Bekannten. Die hat dir das Auto gegeben, obwohl sie wusste, dass du keinen Führerschein hast? Richtig, die war ja auch manchmal dabei. Und die wusste, der war klar, du hast keinen Führerschein. Richtig, genau. Aber ist schon blöd, entschuldige, wenn ich so sage. Ja, natürlich. Von euch beiden. Ja, natürlich. Ich meine, es hätte auch ein Unfall passieren können und so, ne? Und noch ein Menschenleben vielleicht noch verletzt oder sonst irgendwas oder tot sogar. Bist du denn, wenn du jetzt ohne Führerschein gefahren bist, ohne Alkohol und ohne Drogen gefahren? Ohne Drogen und ohne Alkohol, ja. Ehrlich? Hand aufs Herz? Hand aufs Herz. Immer? Immer. Mhm. Ja, aber jetzt gehst du in den Bau für 3 Monate und ich sage zu Recht. Ja, richtig. Oder beklagst du dich? Nee, überhaupt nicht. Nö. Aber ist es das jetzt wert gewesen, das bisschen Spaß beim Fahren? Nee, eigentlich nicht. Mensch, überhaupt nicht, Helmut. Ja, das stimmt. 3 Monate Knast, obwohl du noch nie, du bist auch nicht vorbestraft. Nein, gar nichts. Was machst du beruflich? Ich arbeite in einer Behindertenwerkstatt. Was sagt dein Arbeitgeber, wenn du jetzt 3 Monate in den Knast gehst? Ja, der hat mir die Kündigung gegeben. Ach du je. Ja. Das heißt? Aber ich kann wieder anfangen, hat er gesagt, wenn ich aus dem Knast komme. Ach so, das geht dann schon? Ja. Mhm. Naja. Was hast du jetzt vorgenommen für die Zeit nach dem Knast? Nach dem Knast ein neues Leben anzufangen. Also, was heißt das? Ja, also überhaupt erstmal wieder anfangen zu leben. Ich wohne im Wohnheim und so. Mhm. Ja, und die sind natürlich, keine Ahnung, also die sind voll dagegen, also dass ich gehe, ne? Ja, der ist psychisch krank und so, Wahnsinn gange. Und der muss weg, so ungefähr, ne? Ja, das sagen die Leute über dich, du bist psychisch krank. Ja, genau. Aber du bist nicht psychisch krank. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du hast ja auch einen normalen Job gehabt und. Richtig. Jetzt steht der Knast steht. Wann geht's überhaupt los mit dem Knast? Also August, September. August, September, das ist gar nicht mehr so lange hin. Da wäre mir mulmig. Hast du Angst vor dem Knast? Ja, sehr, natürlich. Erste Mal. Wie stellst du dir das vor, was da auf dich zukommt? Ich weiß es nicht, Domian. Ich weiß es echt nicht. Mhm. Keine Ahnung. Da musst du dann durch. Ja, natürlich. Hast du denn jetzt so viel aus der ganzen Sache gelernt, dass du für dich ganz klar sagst, ich fahre nie wieder ohne Führerschein? Nie wieder, nee. Nie wieder? Nie wieder. Was sagt denn deine Bekannte, die das Auto dir geliehen hat? Ja, die hat Schluss gemacht. Ach so, das war sogar deine Freundin? Ja, Bekannte, ja, gut, Freundin schon eher. Hat die nicht dann auch Schwierigkeiten bekommen, dass sie dir das Auto gegeben hat? Nee? Ja, natürlich. Die hat ja auch eine Strafe gekriegt. Genau, weil sie darf das ja gar nicht. Richtig, genau. Die hat eine Geldstrafe gekriegt. Ja. Wenn du so scharf aufs Autofahren bist und Spaß im Autofahren hast, dann... Ich werde jetzt auch, also den Idiotentest werde ich jetzt in Anlauf nehmen. Genau, das wollte ich gerade sagen und vorschlagen. Also wenn ich aus dem Knast komme, dann werde ich den Idiotentest in Anlauf nehmen und dass ich sehen will, dass ich spätestens nächstes Jahr meinen Führerschein wieder habe. So, und dann kannst du ganz legal fahren... Richtig. Ohne Alkohol, ohne Drogen und kannst es genießen. Richtig. Man muss manchmal immer erst auf die Schnauze fallen, bis man es kapiert, ne? Richtig, genau. Mann. Ist denn die Drogengeschichte, ist die geregelt bei dir? Hast du das, ist das vorbei? Das ist vorbei, ja. Das ist vorbei. Ja. Mensch, Helmut, dann komm gut durch die Knastzeit. Ja. Macht das Beste raus, was man da immer das Beste raus machen kann. Ja, auf alle Fälle. Und lerne raus, aber du hast schon rausgelernt, das habe ich schon gehört. Ja, natürlich. Du, Domian, könnte ich eine Autogrammkarte bekommen? Geht gerne, das? Wir rufen dich gleich nochmal an, wegen deiner Anschrift. Und kann ich kurz noch eine Bekannte grüßen? Weil heute die letzte Sendung ist, ganz schnell. Tanja, ich grüße dich. Tanja, ich dich auch. Tschüss, Helmut. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diesen Teil unserer Staffel in diesem Jahr. Jetzt gehen wir in die Sommerpause. Heute in der Technik war Martin Dannhauser. Wir sind wieder da in der Nacht vom 1. auf 2. September. Ich wünsche euch sehr, sehr, sehr schöne Sommerwochen. Alles Gute und freue mich sehr, wenn wir dann wieder am 1. September starten können. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Macht's gut. Ciao.